Was fällt denen bloß ein? Oje, Maya, das ist unser Ende. Wir müssen so schnell es geht hier verschwinden, bevor sie uns finden. Wer soll uns finden? Diese Schatten? Vor denen hast du doch keine Angst, oder? Oje, die kennst du auch wieder nicht? Okay, pass auf. Die Schatten lieben Dunkelheit, es ist die Angst, die sie stärkt. Die Schatten nähren sich von Leid und es ist einer merkt. Keine Lieder zieren ihre Zunft, sie zu meiden heißt Vernunft. Sind überall und nirgendwo, in ihrer Nähe wirst du niemals froh. Die Schatten finden dich im Nu, drum merke dir gut. Lass die Schatten lieber schön in Ruhe und sei auf der Hut. Und sei auf der Hut. Und sei auf der Hut. Und sei auf der Hut. Und sei, na gut. Naja, wenn das stimmt, was du da singst, dann sieht es für uns wirklich übel aus. Sieh mal, da hinten beginnt bereits das Moor. Jetzt, wo wir da sind, können wir aber nicht einfach so wieder wegrennen. Wegkommen wir von dieser Insel sowieso nicht. Hast du das Schiff aus der Luft gesehen, mit dem der Expeditionstrupp hier angekommen ist? Das können wir unmöglich nur zu zweit steuern. Und diese Pappnasen, die hier noch irgendwo hausen sollen, will ich lieber nicht kennenlernen nach allem, was ich über sie gehört habe. Wir müssen also wohl oder übel die Pinguine da drin befreien. Oh, nämlich... Das ist ein Himmelfahrtskommando. Ach, Malik, sowas hast du bei den Pirateneichhörnchen auch gesagt. Lass uns lieber überlegen, wie wir diese Schatten bekämpfen oder zumindest überlisten können. Die Dunkelheit und die Stille lieben sie. Und das Moor ist die beste Voraussetzung dafür. Ja, ach Mensch, was können wir denn nur machen? Es ist die Angst, die sie stärkt. Und allein durch mich werden sie schon unbesiegbar sein. Nee, so kommen wir nicht weiter. Lass uns lieber sammeln, was sie überhaupt nicht leiden können. Demnach müssen die Licht und Krach hassen. Ja. Freude? Auch. Glück und Spaß? Yep. Na, dann haben wir's doch. Was? Pass auf, Malik, wir gehen da jetzt rein. Oh nein. Oh doch, wir gehen da jetzt rein, aber nicht einfach so. Du hast doch noch die kleinen Fackeln in deinem Rucksack, oder? Ja, und? Diese Fackeln sollen unser Licht sein. Ich habe in meinem Rucksack noch ein paar leere Töpfe. Da waren doch mal die Fische drin. Mit den Töpfen können wir dann ordentlich Krach machen. Während du bitte die Fackeln anzündest und an unseren Rucksäcken festmachst, werde ich noch schnell ein paar Stöcke suchen. Mal ja. Vertrau mir einfach, okay? Zum Angst haben wirst du da drin eh nicht kommen, weil wir ja die ganze Zeit damit zu tun haben werden, richtig laut, hell und entschlossen zu sein. Bist du bereit, Malik? Bereit. Dann los! Wir gehen ins Moor. Wir gehen ins Moor. Wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst. Ihr Schatten sollt nur kommen. Wir gehen ins Moor. Wir gehen. Mach weiter! Ihr Schatten sollt nur kommen. Ihr Schatten sollt nur kommen. Das Feuer zeigt den Weg. Das Feuer zeigt den Weg. Lasst die Pinguine frei! Hast du das gehört? Ja, hör bloß nicht auf, das könnten die Schatten sein. Lass die Pinguine frei. Lass die Pinguine frei. Ist da jemand? Da ist sie schon wieder. Klingt aber nicht wie Schatten. Du hast recht. Lass uns langsam leiser werden, damit wir sie besser... Wer seid ihr denn? Wir kommen! Um euch zu befreien. Habt ihr die Schatten gesehen? Sie sind überall. Seht mal da. Ach, achte einfach nicht auf sie. Hier, nimm die Fackel da und den Kochtopf und dann lass uns hier verschwinden. Wir gehen aus dem Moor. Wir gehen aus dem Moor. Na los, macht mit. Nur zusammen schaffen wir es hier raus. Wir gehen aus dem Moor. Wir gehen aus dem Moor. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen aus dem Moor. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen aus dem Moor.